Eine Sensibilität für soziale Erwünschtheit haben auch viele rechtsradikale Politiker kultiviert, die genau wissen, wie man auf dem schmalen Grat zwischen gezielter Provokation und Verfassungsfeindlichkeit wandert. So hat der AfD-Politiker Björn Höcke seine Gesinnung lange Zeit vor anderen verborgen. Alte Lehrerkollegen können sich nicht erinnern, dass er jemals durch politische Äußerungen aufgefallen wäre. Auch als Mitglied der Deutschen Patriotischen Gesellschaft traf er Gleichgesinnte nur fernab der Öffentlichkeit. Erst seit er Chef der AfD in Thüringen ist, findet der gebürtige Westfale deutlichere Worte. Nun spricht er vom Verwesungsgeruch einer absterbenden Demokratie, meint nur ein alleiniger Inhaber der Staatsmacht könne das zerrüttete Gemeinwesen restaurieren, auch wenn einige Volksteile zu schwach seien, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen. So wie sein AfD-Kollege Mark Jongen vom Zorn auf die Eliten spricht, redet Höcke von der Sorge um die Zukunft des Landes. Dieses Framing, also eine sprachliche Einrahmung mit Edelsubstantiven, verhüllt aber, was sie und ein Teil ihrer Wähler tatsächlich motiviert, nämlich Hass auf Fremde und auf die Eliten. Weil man Flüchtlinge nicht öffentlich diffamieren darf, reden rechtsradikale Politikerinnen wie Alice Weidel stellvertretend von Messermännern. Weil verfassungsfeindliche Aussagen unter Strafe stehen, sprechen sie, wie Alexander Gauland, nebulös davon, dass wir ein neues System bräuchten. Sie kritisieren das muslimische Kopftuch zwar unter dem Vorwand, die Freiheit zu verteidigen, sind aber in Wirklichkeit von einer Abneigung gegenüber Fremdheit motiviert. Und unter ihnen leugnet niemand den Holocaust, weil auch das strafbewehrt ist. Doch der AfD-Politiker Martin Hohmann hatte im Jahr 2003, damals noch als CDU-Abgeordneter, die Juden indirekt als Tätervolk bezeichnet.